Fortschritt durch Selbstkontrolle. Würden Sie den Urin von fremden Menschen probieren? Allein die Vorstellung klingt ziemlich eklig. Doch in den 50er Jahren haben Allgemeinärzte noch auf diese Weise am süßen Geschmack überprüft, ob ihre Patienten erhöhten Blutzucker haben. Finger in den Becher und ablecken. Das war sicherlich nicht angenehm. Das Beispiel zeigt aber, dass man Ekel und andere Emotionen aktiv überwinden kann, wenn es darauf ankommt. Wäre das nicht der Fall, würde niemand in Krankenhäusern oder in Pflegeberufen arbeiten. Aus dem Alter kennt das jeder. Man kann trotz Flugangst in den Flieger steigen. Oder man kann tief durchatmen, wenn der Zorn in einem aufsteigt. Aggressionstraining hilft nachweislich, um beispielsweise auf Provokationen gelassen zu reagieren. Studien in den USA zeigen, dass Konservative und Progressive in ihrer spontanen, intuitiven Einschätzung oft sehr nahe beieinander liegen. Etwa in der Frage, ob Obdachlose an ihrem Schicksal selbst schuld sind. Wenn Progressive durch andere Aufgaben abgelenkt oder betrunken sind, geben sie ebenfalls ähnliche Antworten wie Konservative. Progressive ändern ihre Urteile aber, wenn sie konzentriert und kühlen Kopfes antworten. Daraus folgt nicht nur, dass Alkohol temporär konservativ macht, sondern umgekehrt auch, dass Progressive ihre unmittelbaren emotionalen Reaktionen im Alltag systematisch zensieren. Bei Konservativen und Rechtsradikalen hingegen findet wenig Zensur statt. Daher sind spontanes Bauchgefühl und überlegtes Urteil bei ihnen oft im Einklang. Die interessengeleitete Korrektur, Motivated Correction der Progressiven, ist eine Form von Selbstkontrolle, die uns manchmal zu besseren Menschen macht.